Henri, der protestantische König von Navarra, lebt nach seiner Hochzeitsnacht mit Prinzessin Margot wie ein Gefangener am Hof von Paris. In jener Nacht zu Bartholomäus vom 23. auf den 24. August 1572 waren Admiral Coligny und tausende Hugenotten auf Befehl König Karls des 9. und seiner Mutter Katharina de Medici getötet worden. Henris Annahme, durch diese Hochzeit mit der katholischen Prinzessin eine Gleichstellung beider Religionen zu erreichen, hat sich damit auf furchtbare Weise zerschlagen. Aber er ist immer noch der Anführer der Hugenotten. Und so versucht er, mit aller Kraft vom Hof der Medici zu fliehen. Doch seine Pläne werden verraten. Um sich einigermaßen frei bewegen zu können, spielt er den harmlosen Possenreißer und konvertiert sogar zum Katholizismus. Seine Fluchtpläne hält er nun selbst vor seinen wenigen Vertrauten geheim. Inzwischen formieren sich einflussreiche Fürsten und Bürger in der katholischen Liga, angeführt von Henris Erzfeind, dem Herzog von Guise, der selbst nach dem Thron trachtet. Sie wollen Frankreich im Bund mit der Weltmacht Spanien in einen neuen Religionskrieg stürzen, um den protestantischen Süden des Landes endlich unter ihre Kontrolle zu bringen. Henri müsste handeln. Doch er zögert. Als sogar einer der Brüder des Königs, der Herzog Alençon, zu den Protestanten übertritt und mit ihnen gegen die Liga kämpfen will, glauben selbst Henris Getreue, dass ihr König von Navarra sie verraten hat. Die Jugend und die Vollendung des Königs Henri IV. Hörspielserie nach den Romanen von Heinrich Mann. Folge 5. Die Wendung. Zu lange gesäumt, zu viel bedacht und bezweifelt. Endlich entscheidet ein anderer. Am 15. September dieses Jahres 1575 wendete sich alles. Da war der Herzog d'Alençon nicht mehr zu finden. Seine Mutter ließ ihn zur Tischzeit suchen im ganzen Hause, höchst besorgt um seine Gesundheit. Sie wusste aus eigener Übung, wie bald jemand umkommt. Indessen fand sich keine Leiche. Und da war er! Er müsste längst zurück sein, Majestät. Es hieß heute früh, er reitet zum Ballspiel mit dem Herzog von Guise. Aber er ist nicht zurück! Da kommt er, sehen Sie! Es ist gut, du kannst gehen! Madame! Was weißt du? Zaunkönig, gesteh oder es wird dich reuen! Gerade erzählt mein Damagnac, dass der Vetter durchgegangen ist. Man sagt, in einer Kutsche, die aussah wie leer, ein Irrwisch. Du findest das belustigend? Soll ich Ihnen verraten, Madame, was jetzt folgen wird? Ein Aufruf des Mannes mit den zwei Nasen an das Land, an das Volk, sich zu erheben. Er wird sich berufen auf die Sehnsucht so vieler Gemäßigter beider Religionen nach Frieden, wird Gerechtigkeit verlangen für sich selbst. Im Palast seines Bruders bekomme er nur Unannehmlichkeiten und kein Geld. Und darauf werden Sie, Madame, ihn versöhnen und ihm geben, was er verlangt. Du kennst das hier also? Es wurde unter seinen Papieren gefunden. Nein, das kenne ich nicht. Aber so habe ich selbst geschrieben, als ich noch bei dem Admiral und den Hugenotten war. Bald wird Monsieur anders reden. Zuerst spielt man sich auf, nachher muss man tanzen, wie gepfiffen wird. Nichts für mich, Madame. Gut, dass du das weißt. Der Irrwisch hat also gehandelt, während ich zögerte. Jetzt war das Ganze umsonst. Meine lange Verstellung, das viele Denken und all die Erfahrung. Das Unglück hatte mich in seine Schule genommen, nun bin ich wieder dort, wo ich war. Am Morgen nach der Bartholomäusnacht. Schwester, ich dachte, man will mich zum Besten halten. Du auf einem Fest im Louvre. Nach all den Jahren der Abgeschlossenheit. Aber du bist es wahrhaftig. Ich bin hier, mein Bruder, da wir nicht hoffen dürfen, dass Sie Ihre Gesellschaft verlassen um unsretwillen. Kathrin, Schwester. Henri, Sie warten zu Hause, dass du kommst. Ich weiß. Aber ich bin ein Gefangener. Die Wachtposten sind verdoppelt. Immer mehr Spione beobachten mich. Noch müssen Sie Geduld haben. Sie haben keine mehr. Sie geben dich verloren. Nach dem Aufruf von D'Alençon. Ach, D'Alençon. Verdräng dich bei ihnen, damit du es weißt. Und das sind unsere eigenen im Süden, dass du es nur einsiehst. Der Gouverneur und die gemäßigten Katholiken gehen dort einig mit den Protestanten. Zusammen wollen sie dem Vetter Condé die Hand reichen, wenn er einfällt in das Königreich mit seinen deutschen Hilfstruppen. Die Provinzen, die dazwischen liegen, sind auch schon gewonnen. Alles reift. Alles bricht auf. Nur du nicht. Unsere Mutter hat sich geopfert. Und jetzt ergreift den Lohn ein anderer. Nicht du. Ich bin recht unglücklich, Schwester. Unglücklich? Weiter nichts? D'Alençon ist keine Gefahr mehr. Seine Mutter und er sind sich schon einig über die Entschädigung, für die er seine Verbündeten im Stich lässt. Heute Nacht reist sie heimlich ab, um den verlorenen Sohn zurückzuholen. Umso schlimmer für dich, Henri. Ein Mensch wie er hat dreist nach der Führung gegriffen, während du... Du willst nicht. Ich kann nicht. Und dabei bin ich doch entschlossen und breche auf, eh du denkst. Aber auch dich muss ich täuschen, Schwester. Von denen, die mir helfen sollen, kennt keiner den anderen. Ich hab gelernt in 3 Jahren. Und gerade du darfst nicht in Gefahr kommen. Und eines Tages war er verschwunden. Vorerst nur zum Schein und um die Wirkung zu erproben. Die folgende Woche sah er es darauf ab, sich bei der Jagd zu verspäten und erst zurückzukehren, wenn schon große Sorge herrschte. 2 Tage bevor er ernst machte, vermissten sie ihn die ganze Nacht. Am Morgen erschien er in der heiligen Kapelle und erklärte lachend, er hätte sie nur beschämen wollen wegen ihres unnötigen Misstrauens. Er, den die Majestäten geradezu fortjagen müssten, sonst ginge er nicht, sondern stürbe zu ihren Füßen. Für diesen Zug wird er nachträglich viel bewundert. Hat er aber auch lange genug gedient, bis er das konnte. Am 3. Februar des Jahres 1576 war es soweit. Er ritt zur Jagd mit einigen Vertrauten. Nicht mit allen. Die Rolle des Beobachters im Schloss hatte ein Herr de Fervaques übernommen, der in alles eingeweiht war und dem Henri viele Auskünfte über die Zuverlässigkeit einiger neuer Herren in seiner Umgebung verdankt. Auch Agrippa d'Aubigny war geblieben. Margot, hat unser Freund Navarra dir gesagt, wann er zurück sein will? Nein, mein Herr Bruder. Der kommt wieder. Ich und mein Zaunkönig, wir lassen einander doch nicht sitzen. Es geht auf Mitternacht. So kleine Verspätungen sehe ich ihm nach. Wer weiß, bei wem er Aufenthalt gefunden hat. Du verzeihst doch, meine Tochter. Den hält bei uns vieles. Ich hatte gestern schon Bedenken, Madame. Und heute Mittag denke ich noch, da ist doch dieser Agrippa d'Aubigny. Ohne seine Hugenotten flieht er nicht. Margot. Madame. Heraus mit der Sprache. Wo ist dein Mann? Zur Jagd, mehr weiß ich nicht. Wie kannst du das nicht wissen? Er war die Nacht, bevor er losritt, doch bei dir. Das war er. Und dann kein Wort, keine Andeutung. Das willst du deiner Mutter weismachen. Ich schwöre. Pah, deine Schwöre. Aber weit kommt er nicht. Da sind 2 Herren unter seinen Leuten, die werden uns bald wissen lassen, wo er steckt. Sie sind doch mit? Des Saint-Martin d'Anglure und des Palenque? Aber gewiss. Verzeihung, Eure Majestät. Herr de Fervaques möchte dringend mit dem König sprechen. Um diese Zeit? Ja, Sire, es duldet keinen Aufschub mehr. Ich habe mich im Dienste Eurer Majestät in eine Sache eingelassen, die meiner ganzen königstreuen Vergangenheit widerstrebte. Dadurch bin ich jetzt aber glücklich in Stand gesetzt, die Verbrecher Ihnen auszuliefern. Thank you. Sire! Sire! Agrippa, was gibt's? Der König weiß alles. Verwack hat uns verraten, Sire. Nach Paris führt der Weg des Todes und der Schande. Überall sonst geht es ins Leben, in den Ruhm. Endlich. Muss man mir nicht erst erzählen. Ehe ich unser erstes Ziel nenne, unter uns sind zwei Verräter. Passt auf, wem ich die Hand auf die Schulter lege. Ihnen. Des Palange? Ich habe vergessen, mich von der Königin von Navarra zu verabschieden. Reiten Sie zurück und melden Sie ihr, dass niemand es bereut, der ehrlich zu mir hält. Was denn? Er soll reiten? Und nun zu Ihnen, de Saint-Martin d'Anglure. Sie richten dem König von Frankreich aus, ich kann ihm in der Freiheit besser dienen. Aber bedenken Sie, die beiden werden die Bauern auf uns hetzen. Er hat recht, wir sind nicht sicher, solange sie unterwegs sind. Sie müssen sterben, Sire! Verräter! Getötet wird nicht mehr Ventre Saint-Gris! Im Louvre habe ich genug Tote gesehen. Vorwärts! Unser Ziel ist La Rochelle! Noch verhalten sich alle zueinander gleich. Sogar ihr König hat bisher nichts, was sie nicht hätten. Die Jugend und die neu gewonnene Freiheit. Wäre er wissend, dann erkennte er in den einzelnen Gesichtern ihre künftige Bedeutung, sähe im Voraus ihren letzten Blick und wäre ebenso oft erschüttert als entsetzt. Einige werden ihn erstens verlassen, mehrere begleiten ihn bis in seine letzte Stunde. Den muss er mit Geld halten, und der dient ihm noch immer aus Liebe, als schon fast alle seiner müde sind. Aber Feindschaft, Freundschaft, Treue und Verrat, alles gleichermaßen arbeitet an dem gemeinsamen Werk derer, die ihre Zeit zusammenleben sollen. Flüchtlinge sind unterwegs verwandelt in Eroberer, denen Städte sich öffnen und werden erwartet, noch bevor sie da sein können. Fliegend verbreitet sich das Gerücht, er ist wieder frei. Unser Zaunkönig ist ihnen entschlüpft aus seinem goldenen Käfig, hat hinter sich gelassen den König von Frankreich samt dem Louvre und seiner alten bösen Mutter Katharina. Und da kommen sie in diesem Jahr 1576, die Freudigen und die Eifrigen, nicht gerechnet, wie viele der Zorn antreibt. Manche auch, von denen niemand weiß, woher und welchen Sinns. Doch sie werden alle aufgenommen von Henri, von dem König von Navarra. Unter den Neuen sind die Mörder aus der Bartholomäusnacht. Sire, so kann es nicht weitergehen. Sehen Sie nicht die Gesichter, Sire? Auf den Stirnen den Verrat? Und dort, ist das nicht der Judas selbst, der Sie verriet, noch in der letzten Stunde, schon auf dem Wege der Flucht? Halt! Halt! Du bist es, Verwack? Ja, ich. Was willst du bei mir, Verwack? Ist mit dem König von Frankreich kein Geschäft mehr zu machen? Sire, ich und der König von Frankreich sind quitt. Ich bin arg betrogen worden. Oh, das tut mir leid, Verwack. Doch wer seine Ware nicht liefert, der kann auch nicht auf Belohnung hoffen. Macht mal kurz einen Prozess mit ihm. Aufhängen sollte man den Kerl. Judas, der unseren Herrn verriet. Er soll sterben. Was sagst du, Agrippa? Es war beschlossen, ein neues Zeitalter hebe an. Getötet wird nicht mehr. Du hörst es, Verwack. Und kannst von Glück sagen, dass du solche Richter gefunden hast. Ich habe einen Auftrag für dich. Du sollst meine Schwester Katrin hierher zu mir aus Paris bringen. Ihr könnt euch auf mich verlassen, Sire. Macht ihm den Weg frei. Alle sind gekommen. Nur nicht die tugendhaften Starrköpfe von La Rochelle. Sie haben zornig aufbegehrt. Kehrt zur wahren Religion zurück, Sire. Sonst werden wir vergessen, wer ihre liebe Mutter war, unsere gute Königin Jeanne. Da schwor Henri feierlich ab, den katholischen Glauben, und zog ein in La Rochelle an der Seite seiner Schwester Catherine. Er senkte die Stirn nicht mehr vor den tugendhaften Priestern, und für ihn läuteten alle Glocken. Doch der junge König blieb nicht in La Rochelle, und er vermied auch seine Hauptstadt Pau. Er fühlte sich damals glücklich und frei. Nérac ist eine Stadt im Lande. Die Vögel fliegen über sie hin, die Hammel ziehen vor ihre Tore mit Getrappel und weite, flache Felder umgeben sie äußerst fruchtbar. Dies alles schon seit 1000 Jahren. Henri spielte langen Ball in seinem Schlosshof, den ein Viereck hoher Gebäude umschließt. Auch Turmwächter können sich natürlich mit Mädchen vergessen, und da schleicht der Feind schon heran, von Busch zu Busch. Da, ein klägliches Geschrei. Der Feind ist schon eingedrungen. Die Ballspieler sind ohne Waffen. Während seine Freunde über die Freitreppe entspringen, verschwindet Henri im Haus. Er entfernt sich unter den Füßen der Suchenden. Es ist dunkel hier unten. Endlich Stufen. Und er hebt den Verschluss der Grube. Tauben flattern empor. Eine junge Frau schaut ihn an. Fleuret? Und das ist sein erster Gedanke. Fleuret und ihr Brunnen. Weißt du noch, als wir hinabblickten bei unserem Abschied? Und das ist sein zweiter Gedanke. Sie hat sich abgewandt, gar nicht erschreckt, dass an dieser Stelle einer aus der Erde steigt. Wenn du mich jetzt erkennst, Fleuret. Doch sie geht fort und blickt sich nicht mehr um. Fleuret, weißt du es noch? Wenn wir einmal ganz alt sein werden, der Brunnen weiß von uns. Das war sein dritter Gedanke. Und er ging fort über die Treppe hinüber zum Schlösschen des Fräuleins, das er jetzt liebte. Über ihm die Luft hing von vergessenen Worten. Die Luft der Freiheit berauschte wie der Wein, in Wind und Sonne getrunken. Das Brot der Freiheit ist süß, wenn es gleich trocken wäre. Durch das Land reiten nach langer Gefangenschaft, nur selten nach Hause kommen und überall zu Hause sein, kein Wächter und Aufpasser, lauter Freunde. So ist es gut atmen. Davon wird jede Viehmarkt schöner, wenn sie nicht schon so schön ist wie die Müllerin von Barbast. Madelon, dein Aufpasser ist eingeschlafen in der Schenke. Herr, ihr seid der Müller von Barbast. So sagen es wenigstens die Leute. Madelon, komm. Euch gehört die Mühle. Es schickt sich nicht, dass der Herr und sein Gesinde sich miteinander vergnügen. Wenn du nicht kommst, dann werde ich dich fangen müssen. Madelon, geliebt. Die Schenke ist nicht weit. Sie liegt keine 1000 Schritte von hier. Und mancher erwacht plötzlich. Ich will nicht, dass er uns die angenehmsten Minuten verdirbt. Bist du nicht auch der Meinung? Soweit ich deine Predigt verstanden habe. Was ist das, Herr? Das ist zwecklos. Und ihrer nicht würdig. Also schön. Dein Mann soll für einen Tag aus dem Weg geräumt werden. Wenn das deine Absicht ist, führ sie aus. Du bist die Einzige, die es kann. Nun, ihre Ämter, Sire, können meinen Mann den ganzen Tag festhalten. Einsperren, meinst du? Oh, das wäre grob. Wie steht's mit festhalten? Festhalten? Wozu? Oh mein Gott, wozu? Wenn ihr Männer das wollt, habt ihr doch nichts anderes im Kopf. Man bestellt jemand wohin, Schriftstücke werden angefertigt lang und breit und gegen Abend endlich beiderseits unterschrieben. Beiderseits? Du bist die eine Partei und wer ist die andere? Sie selbst, Zier. Aha. Es geht um die Mühle. Ihr Notar wird die wichtigen Papiere statt ihrer verfertigen, indessen wir beide glücklich sind. Mhm. Ich bewundere den Scharfsinn deines Geschlechts, Madelon. Doch ich fürchte, du wirst bei dem Handel nichts gewinnen. Um die Liebe feilscht man nicht. Micho! Zum Teufel mit deinem Micho! Micho, so hilf mir doch! Von den aufgeschichteten Säcken wurde einer herausgestoßen. Durch die Lücke kroch der Pächter. Ungeschlacht fiel er über Henri her. Wochen später gab es Streit im Schloss Nérac zwischen dem Hauptmann Lavardin und dem Fähnrich Rony, einem jungen hugenottischen Adligen, der Jahrzehnte später der erste Diener seines Königs Henri sein wird. Habt ihr es gehört? Der König von Frankreich hat Monsieur Villard von seinem Posten abgelöst. Den sind wir los. Man sagt, dass nun Marschall Biron der Statthalter des Louvre in der Provinz Guyenne werden soll. Villard oder Biron, ein Katholik ist wie der andere. Es sind alle unsere Feinde. Hüten Sie Ihre Zunge, Fähnrich. Solche Worte liebt unser König gar nicht. Er liebt die katholischen Mitglieder seines Rates ebenso wie die protestantischen. Trotzdem hat mich auch ein Katholik bei Marmont beinahe ums Leben und uns alle um unsere einzige Kanone gebracht. Was wissen Sie, Milchbart, schon, was damals notwendig war und was nicht? Und ich behaupte, die Katholiken verstehen nicht zu kämpfen. Zieh, du Milchbart! Ich werde dich lehren, wer zu kämpfen versteht. Achtung, der König! Gott grüß dich, Henri. Sehr, mit Blumen. Wem werden Sie sie schenken? Ihr alle sollt von mir Blumen bekommen. Nur Rony nicht, weil er Händel sucht. Mir Unfrieden schafft zwischen meinen Protestanten und meinen Katholiken. Was haben Sie mit mir vor? Ich werde dich aus der Kompanie des Hauptmanns Lavardin herausnehmen. In meine eigene Zucht. Sire, bestrafen Sie ihn nicht. Schon gut. Und jetzt lasst uns mit dem Geheimen Rat beginnen. Ich habe auch gleich eine Geschichte für euch. Mornay hat sie mitgebracht, direkt aus Paris. Dort hat meine dicke Margot ihren Bruder d'Alençon am Seil aus ihrem Fenster gelassen, damit er nach Flandern durchgehen konnte. Sire, man hört, der Stellvertreter in Guyenne wird Marschall Biron. Er soll ein sehr maßvoller Mann sein. Er ist noch ränkevoller als sein Vorgänger. Immer wieder bist du der gleiche, Dubartas. Immer misstrauisch und vorsichtig. Wer seinem Pferd mit einem Hieb die Schnauze heruntersäbelt, von dem ist nichts Gutes zu erwarten. Trotzdem muss man ihm erstmal ein gewisses Vertrauen schenken, Rony. Nein, kein Vertrauen. Nieder mit Villard, nieder mit Biron. Sie schweigen, Mornay? Dieser geheime Rat ist mir zu laut, Sire. Dann gehen wir beide doch in den Garten. Kommen Sie. Ihnen missfällt also mein geheimer Rat, Mornay? Er ist zu wenig geheim, Sire. Doch ich bin Diplomat, mir steht kein Urteil darüber zu. Es sind meine Freunde. Was ist übrigens mit Biron? Ist der mein Freund? Sire, wenn er Ihr Freund wäre, hätte der König ihn nicht ernannt. Wir haben viel lernen müssen, Mornay. Sie hatten es nicht gut in der Verbannung. Und Sie im Louvre nicht. Ich muss mich hüten. Der Hof will mich nochmals gefangen setzen. Lesen Sie mir noch einmal den wichtigsten Satz des Schreibens an Biron vor. Macht und Befugnis für den Marschall Biron. In Abwesenheit des Königs von Navarra. Sie sind der Gouverneur der Provinz Guyenne. Biron, Ihr Stellvertreter. Von Gnaden des Königs in Paris. Meine Abwesenheit. Das ist es, was Sie möchten. Sie spekulieren schon darauf. 12 Pferde ziehen mich nicht nach Paris. Sie werden es wieder betreten als König von Frankreich. Der Guise ist zu stark mit seiner Liga. Der Lothringer drängt darauf, mit aller Macht König von Frankreich zu werden. Er macht dem jetzigen König das Leben schwer, möchte ihn am liebsten mit Gewalt vom Thron vertreiben. Ich will mich Ihnen anvertrauen, Mornay. Der Guise ist sogar dem König von Spanien schon zu stark, sodass mir Don Philipp als Sicherheit gegen ihn versteckte Angebote machen lässt. Das ist allerdings wirklich eine Überraschung. Er will meine Schwester heiraten. Nicht mehr und nicht weniger. Ich selbst soll seine Infantin bekommen. Von meiner Margot lässt er mich einfach scheiden in Rom, wo es für ihn keine Hindernisse gibt. Was soll ich tun? Ich werde annehmen müssen. Oder wissen Sie einen Ausweg? Ich weiß, dass Sie niemals vergessen werden, wer Sie sind. Ein französischer Fürst und Verteidiger der Religion. Dann sollte ich das schöne Angebot des mächtigen Herrschers einfach zurückweisen? Nicht einfach zurückweisen, sondern es weitermelden an den König von Frankreich. Gerade das habe ich getan. Ach, Mornay, du bist der Alte geblieben. einst in den berittenen Haufen. Du liebtest das Äußerste und den Aufruhr, hieltest Reden vom Moder im Purpur der Könige. Unbesonnen warst du selbst damals nicht und sagtest dem Glück nicht nein, als du fortkommen konntest aus der Bartholomäusnacht. Mein Mornay, dem Tod ausweichen, damit fängt alle Diplomatie an. Und auch die Kriegskunst. Siehe, sie sind im Bunde mit der Wahrheit, der wirklichen und der sittlichen. Verzeihen Sie mir noch ein Wort, Siehe. Die offenkundigen Liebschaften, denen Sie so viel Zeit schenken, sind nicht mehr an der Zeit. Heute will es die Stunde hier, dass Sie nur eine Liebschaft haben. Mit der ganzen Christenheit und besonders mit Frankreich. Hätten Sie lieber geschwiegen, Mornay. Ich hasse die Menschen, die sich dunkel kleiden wie Raben, Psalmen krächzen und auf Beute aus sind. Doch ich will sie für ihre Dienste belohnen. Was bekommen Sie von mir? Ich brauche nichts von Ihnen, Sire. Ich bin reich. Naja, das ist auch etwas, das ich hasse. Leute, die nie etwas annehmen können. Ich achte ihrer Opfer nicht, Herr de Mornay. Ich denke an meine eigenen. Sire, wir bringen alles nicht Menschen, sondern Gott dar. Gestatten Sie, dass ich jetzt gehe. Die Jugend und die Vollendung des Königs Henri IV. Hörspielserie nach den Romanen von Heinrich Mann. Folge 5. Die Wendung. Hörspielbearbeitung Wolfgang Beck und Alfred Schrader. Es spielten Henri, Peter Reusse. Madame Katharine, Inge Keller. König Heinrich III., Eckhard Strehle. Margot, Heidi Weigelt. Mornay, Dieter Wien. Agrippa, Daubigné, Heinz Behrens. Ferner wirkten mit Willi Narloch, Ingeborg Krabbe, Hilmar Baumann, Thomas Weisgerber, Willi Porath, Gerhard Lau und viele andere. Der Erzähler war Gerry Wolf. Musik Thilo Müller-Medeck. Regieassistenz Hannelore Solter. Regie Fritz Göhler. Sie hörten eine Produktion des Rundfunks der DDR aus dem Jahr 1971. In der 6. Folge der Hörspielserie wird Henri nur mit knapper Not einem Mordanschlag entkommen.